WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. Im Jahr 553 vor Christus stirbt der iranische Religionsstifter Zarathustra. Viele Länder sah Zarathustra und viele Völker. Und keine größere Macht fand Zarathustra auf Erden als Gut und Böse. Also sprach Zarathustra. Friedrich Nietzsche macht Zarathustra in Europa berühmt. Und Richard Strauss komponiert zu Nietzsches literarischem Epos die Tondichtung »Also sprach Zarathustra«. Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging ins Gebirge. Es scheint, als eröffne Nietzsche im 19. Jahrhundert einen Blick über fast drei Jahrtausende hinweg auf die ferne Gedankenwelt des altiranischen Religionsstifters. Nur Nietzsches Zarathustra hat mit dem historischen Zarathustra eigentlich nichts zu tun. So Professor Manfred Hutter, Religionswissenschaftler an der Universität Bonn. Denn Nietzsches Zarathustra ist eine reine Kunstfigur, der er seine eigenen Gedanken in den Mund legt. Ja, da gab es im alten Iran einen Propheten, der offensichtlich eine Weisheitslehre gebracht hat. Und das stimmt natürlich. Also sprach Zarathustra. O Ahura Mazda, zeige mir bitte den würdigen Wegbereiter und Beschützer, der mich von meinen Peinigern befreit. Mit diesen Worten beginnen die Gatha, die heiligen Schriften der Zarathustrier, verfasst als Hymnen und Gesänge. Ahura Mazda ist übersetzt der Schöpfer der allwissenden Weisheit, der Name Gottes. Ahura Mazda lehrte die Rechtschaffenen fortschreitende Weisheit für Fortschritt und Erneuerung der Welt. Da fragte Ahura Mazda, du Geist der guten Gedanken, wer glaubst du, ist wirklich imstande, den Menschen zu helfen? Ich kenne nur einen, der auf unsere Lehre hört, und der ist Zarathustras Pitama. Hier schildern die Gatha offenbar die Berufung Zarathustras zum Lehrer, zum Verkünder. Auf der Suche nach dem historischen Zarathustra aber stellt sich die Frage, wo lehrte er und vor allem wann? Nach meiner Einschätzung dürfte er so um die Wende vom 2. zum 1. Jahrtausend vor Christus gelebt haben. Möglich ist auch, dass er vielleicht 200 Jahre, 250 Jahre später erst gewirkt hat. Nach anderen Auffassungen wird das Todesjahr Zarathustras in das Jahr 553 vor Christus datiert. Mit beiden Datierungen aber ist die Religion Zarathustras die älteste Offenbarungsreligion der Weltgeschichte. Anhand von wenigen geografischen Andeutungen wird man wohl Zarathustras Wirkungsort im Ost-Iran ansetzen, das heißt nach moderner Geografie östlich der Staatsgrenzen der heutigen Islamischen Republik. Iran, etwa in Turkmenistan, Usbekistan, vielleicht Nordafghanistan. Von dort scheint es eine Ausbreitung Richtung Iran gegeben zu haben. Denn die berühmten altpersischen Königsinschriften von Persepolis erwähnen den Gott Ahura Mazda. Es kündet Dareios der König, das, was ich getan habe, habe ich alles nach dem Willen Ahura Mazdas getan. Nach dem Willen Ahura Mazdas bin ich so geartet, dass ich das Recht liebe und das Unrecht hasse. Kyros, Dareios, Xerxes. Das sind die Namen der persischen Großkönige, mit denen die antiken Griechen rund 200 Jahre lang den ersten Ost-West-Konflikt der Weltgeschichte austragen. Die Perserkriege. 333 bei Issos Keilerei. Als Alexander der Große den Perserkönig Dareios II. Besiegt. Durch die antiken griechischen und römischen Geschichtsschreiber wird Zarathustra auch im Abendland bekannt. Hier meist Zoroaster genannt. Über 1300 Jahre vom altpersischen Großreich bis zur arabisch-islamischen Eroberung Irans im 7. 8. Jahrhundert nach Christus ist die Lehre Zarathustras die dominierende Religion im Iran. Wie keine andere hat sie das kulturelle Gedächtnis der Iraner geprägt. Bis heute. Wer oder was war Zarathustra? Manfred Hutter. Inzwischen wissen wir doch durch sorgfältigeres Textstudium, Lehrer, Prediger, Prophet war Zarathustra nicht. Der war ein hochgebildeter Ritualspezialist. Offenbar vollzieht sich durch Zarathustra vor rund 3000 Jahren langsam die Entwicklung der Religion von einem polytheistischen, also Mehrgötterglauben, hin zum monotheistischen Eingottglauben. Hier habe ich einen Priester, der offensichtlich im Ritual Reformen durchgeführt hat, auch in der teilweisen Wertung von Gottheiten. An der Spitze steht Ahura Mazda als weiser Schöpfer. Die anderen Götter werden im religiösen Denken immer weiter herabgestuft, zu verehrungswürdigen Heiligen und schließlich zu Ferishti, Engeln. Die guten Gedanken, Harmonie und Ausgeglichenheit, Wahrhaftigkeit, Beherrschung des eigenen Willens und viele andere geistige Eigenschaften, die sich symbolisch in irdischen Elementen verkörpern. Feuer, das Symbol Ahura Mazdas, und die heiligen Elemente Wasser, Erde, Luft, denen die Dämonen, die bösen Geister, gegenüberstehen. Ein Aspekt dieser Reform war, dass er offensichtlich die Welt zweigeteilt hat. An der Spitze steht Ahura Mazda und ihm steht die Gegengestalt Angra Mainyu, der böse Geist, gegenüber. Nun zu diesen beiden Mainyu-Eigenschaften, die wie Zwillinge wahrgenommen wurden. Die eine ist der Ursprung des Guten und die andere des Übels, im Denken, Reden und Tun. Der Weise entscheidet sich zwischen diesen beiden für das Gute, der Unwissende aber tut es nicht. Offensichtlich hat wohl auch Zarathustra bereits diese Zuordnung getroffen, Ahura Mazda, im Symbol des Lichtes, was ihm dann auch das Feuersymbol ermöglicht, Angra Mainyu, der Vertreter der Finsternis. Die Trennung von Gut und Böse, die Abscheu vor dem Dämon der Lüge, Druj, unser Wort Trug stammt daher, beobachtet im 5. Jahrhundert vor Christus schon der antike griechische Geschichtsschreiber Herodot. Als größte Schande gilt bei ihnen das Lügen, als die nächste Schulden zu haben. Vor allem, weil sie behaupten, wer Schulden hat, muss notwendig auch etwas lügen. Herodot registriert wohl eher unbewusst auch die zarathustrisch zentralen Gedanken von Reinheit und Unreinheit im Umgang mit den heiligen Elementen. In einen Fluss harnen sie nicht und spucken sie nicht. Vielmehr erweisen sie den Flüssen besondere Ehre. Das oberste Gebot der Reinhaltung der heiligen Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft spiegelt sich besonders plastisch im uralten Bestattungsritual, das Herodot allerdings etwas befremdet. Vom Folgenden spricht man als einem Geheimnis und nicht recht deutlich, nämlich von den Toten. Der Leichnam eines Persers wird nicht eher bestattet, als bis ein Aasvogel oder Hund an ihm gezerrt hat. Die Grundidee der Leichenaussetzung besteht darin, die Erde darf nicht verunreinigt werden. Auch nicht durch Wasser, Leichenfäulnis, Unreinheit, Spielplatz der widergöttlichen Mächte, die sich an der Leichenfäulnis erfreuen, dass die nicht in die reine, heilige Erde und in das Wasser, in das Grundwasser eingehen. So entstanden einsam in der Wüste die Türme des Schweigens, auf denen man die Toten nackt den Geiern darbot, bis sie das unreine Fleisch von den Knochen entfernt hatten. Allerdings sind die Türme seit dem frühen 20. Jahrhundert nicht mehr in Gebrauch. Es wird erzählt, weil die Geier ausblieben. Die Lösung? Betonsarkophage, Betontröge, indem man jeden Leichnam in einen Trog einbetoniert. Und damit ziehen sie schön in Reih und Glied nun in Yazd oder in Teheran, in Kerman, die zoroastrischen Friedhöfe. Hier verändert sich Religion. Doch der Grundgedanke bleibt, wie Banu Wahidi, Zarathustrierin aus Köln, erzählt. Das ist auch eine von den Grundsätze unserer Lehre, dass wir mit dem Umwelt sehr verantwortungsvoll umgehen müssen. Ne? Und das war auch zum Beispiel in meiner Familie sogar. Wir Kinder wurden immer aufgefordert, Wasser und Natur nicht verschmutzen. Der Mensch trifft die Wahl für ethisches und gegen unethisches Verhalten. Was eben auch offensichtlich nach unserer Kenntnis erstmals durch Zarathustra in der Religionsgeschichte auch das Schicksal nach dem Tod bestimmt. Dass ich eben mein Jenseitsschicksal durch meine Lebensführung beeinflussen kann. Jeder ist für sein Denken, für sein Handeln selber verantwortlich. Meint Amir Mils, Zarathustrier aus Bonn. Denn meine Eltern haben uns beigebracht, dass wir selbst diese drei Säulen, gutes Denken, gutes Handeln und gutes Sprechen ausüben sollen. Fasst Nasserin Keshavarzi zusammen. So wurden wir halt erzogen. Yvonne hat immer gesagt, überleg dir das, was würdest du machen, in welche Richtung. Ja, so wurde uns die Lehre Zarathustras nahegebracht. Die Zarathustrier, eine fast 3000 Jahre alte Religionsgemeinschaft. Heute ist die Zahl ihrer Anhänger überschaubar. Schätzungen gehen von weltweit rund 170.000 Zarathustriern aus. Die Mehrheit davon lebt in Indien, dort Parsen, schlicht Perser genannt. Und bis in die jüngste Forschungsgeschichte liest man: Die islamische Eroberung Irans führte im 7., 8. Jahrhundert zu einem gewaltigen Exodus der persischen Zarathustrier nach Indien und zur Entstehung der dortigen Parsengemeinden. So erzählt der Mythos. Widerspricht Manfred Hutter, denn ganz neue Forschungen können belegen, dass der für den Exodus herangezogene Beleg erst aus dem 16. Jahrhundert stammt. Historisch ist diese schöne Kesar-e-Sanjan eine Legitimationsgeschichte, die Einblick gibt in die Entwicklung des Zoroastrismus im 16. Jahrhundert in Indien, die für die Auswanderung im 7., 8., 9. Jahrhundert keinen Wert hat. Aber die alten zarathustrischen Zentren Irans, vor allem die Wüstenoasen Yazd und Kerman, liegen wie Perlen an der Seidenstraße, der berühmtesten Handelsroute der Welt. So spricht vieles dafür, dass die indischen Parsen einst als Händler kamen und in Indien blieben. Heute jedenfalls sind Iran und Indien die Zentren des Zarathustrismus. In Europa gestaltet sich die rituelle Situation für Zarathustrier äußerst schwierig, zumal es kaum Priester hier gibt. Nochmal Nasserin Keshavarzi. Also in Deutschland gibt es jetzt keinen, aber in Europa gibt es halt einen, zum Beispiel in Schweden ist einer, in England haben wir welche. In London entsteht bereits 1852 infolge der britisch-indischen Kolonialbeziehungen die erste europäische Zarathustriergemeinde. Auch der einzige Feuertempel Europas befindet sich in London. Der Religionswissenschaftler Manfred Hutter. Das Feuer gilt zunächst mal als Symbol für Ahura Mazda. Ahura Mazda ist letztlich unvorstellbar. Das Symbol Feuer kann eben die Reinheit Ahura Mazdas in bildlicher Form zum Ausdruck bringen. Und von daher ist es eben das zentrale Heiligtum in den sogenannten Feuertempeln. Ja, also da wir halt leider keine Tempel hier haben oder keine Feuerstätte, da bleibt halt eigentlich keine andere Möglichkeit, dass jeder für sich betet in dem Ort, wo er sich wohlfühlt. Aber halt Feuerstätte haben wir hier leider nicht. Die wenigen Zarathustrier in Deutschland leben ihren Glauben in privaten Festen und Feiern. O Ahura Mazda, nur deine spirituelle Herrschaft wird dem Einfachen und Andächtigen helfen, in Frieden und Glück richtig zu leben. Also sprach Zarathustra. Zeitzeichen. Täglich morgens um 5 nach 9 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de